wir atmen, Gedanken ertrinken in einem Meer aus Gewalt. Sie tanzen im Feuer, bis sie komplett verbrennen, denn die Realität da draußen ist ihnen zu kalt. Ich wäre so gern auch mal geblendet vom Licht, doch es reißt mich zurück auf den so grauen Asphalt. So wie ein Geist, er passt hier nicht rein, seine Seele gefangen, 1000 Jahre alt. Doch steh wieder auf, aus der Asche, gebe dir Wasser statt Benzin. Denn der Wolf kennt seinesgleichen, wann er blutet, kann auch fühlen. Lass die Schafe sein, die folgen, aber nur ein Halfer kann sie führen. Und neun auf einer Geist betrachtet jede Wahrheit ungetrübt. Solange ihr noch lacht, seid ihr die Glücklichen, die, die nicht sehen, was wir sehen. Denn da, wo der Schatten uns durch die Nacht jagt, warten sie, bis die Sonne aufgeht. Wir denken uns müde und ackern die Knochen in unseren Körpern komplett kaputt. Doch ihr seid die Glücklichen, die, die nicht sehen, die nicht sehen, was sie sehen muss. Solange ihr noch lacht, seid ihr die Glücklichen, die nicht sehen, was wir sehen. Denn da, wo der Schatten uns durch die Nacht jagt, warten sie, bis die Sonne aufgeht. Sie schenken lieber süßen Lügen den Glauben, weil die bittere Wahrheit ungenießbar scheint. Ihre Augen geschlossen reichen dem Teufel die Hand und denken, sie verhandeln mit dem Grauen einen Preis. Die Zukunft, ja, alle meine großen Träume, bis dieser Albtraum mich bald zerreißt. Während für sie die Sonne auf ihren Kopf scheint, bricht der Himmel wieder über mir ein. Doch ich steh wieder auf, weil kämpfen geht. Und sicher nicht nur, weil die Energie in meinem Herzen noch da so lange schlägt. Denn Gott gab ein dickes Fell für jedes Laster, das ich trag. Genügend Kraft in meiner Hand, also rüttel ich sie wach. Solange noch lacht, seid ihr die Glücklichen, die, die nicht sehen, was wir sehen. Denn da, wo der